Erst wenn Männer einen Streit haben und vor Gericht gehen, soll der Richter entscheiden, wer unschuldig und wer schuldig ist. Zweiter, wenn der Richter feststellt, dass der Schuldige eine Prügelstrafe verdient, soll er ihn hinlegen lassen. Dann soll der Richter in seiner Gegenwart die Anzahl der Schläge bestimmen, die der Schuldige für seine Tat bekommen soll. Dritter, er darf ihm höchstens 40 Schläge geben, aber nicht mehr. So wird dein Mitmensch nicht vor deinen Augen entehrt, wenn er zu viele Schläge bekommt. Vierter, du sollst einem Ochsen beim Dreschen keinen Maulkorb anlegen. Fünfter, wenn Brüder zusammenleben und einer stirbt, ohne einen Sohn zu haben, soll seine Witwe keinen fremden Mann heiraten. Ihr Schwager soll sie heiraten und seine Pflicht als Schwager erfüllen. Sechster, der erste Sohn, den sie bekommt, soll als Sohn des verstorbenen Bruders gelten. So bleibt der Name des Bruders in Israel erhalten. Siebter, wenn der Mann seine Schwägerin aber nicht heiraten will, soll sie zu den Ältesten am Stadttor gehen und sagen, mein Schwager weigert sich, den Namen seines Bruders in Israel zu erhalten. Er will seine Pflicht als Schwager nicht erfüllen. Achter, dann sollen die Ältesten der Stadt ihn rufen und mit ihm sprechen. Wenn er aber darauf besteht und sagt, ich will sie nicht heiraten, neunter, dann soll seine Schwägerin vor den Ältesten zu ihm gehen. Sie soll ihm den Schuh vom Fuß ziehen, ihm ins Gesicht spucken und sagen, so soll es jedem ergehen, der die Familie seines Bruders nicht fortführen will. Zehnter, und seine Familie soll von da an in Israel, Barfüßer Familie, genannt werden. Elfter, wenn zwei Männer streiten und die Frau des einen kommt, um ihren Mann zu retten, und dabei den anderen Mann an seinen Geschlechtsteilen packt, zwölfter, dann sollst du ihr ohne Erbarmen die Hand abhauen. 13. Du sollst in deiner Tasche keine zwei verschiedenen Gewichtsteile haben, einen größeren und einen kleineren. 14. Du sollst in deinem Haus keine zwei verschiedenen Hohlmaße haben, ein größeres und ein kleineres. 15. Du sollst ein volles und richtiges Gewicht haben und ein volles und richtiges Hohlmaß. So wirst du lange in dem Land leben, das dir der Herr, dein Gott, gibt. 16. Denn jeder, der so etwas tut und Unrecht begeht, ist dem Herrn, deinem Gott, ein Greuel. 17. Denke daran, was die Amalekiter dir auf dem Weg angetan haben, als ihr aus Ägypten gezogen seid. 18. Sie haben dich auf dem Weg angegriffen, als du erschöpft und müde warst, und hatten keine Furcht vor Gott. Sie haben alle deine schwachen Nachzügler getötet. 19. Wenn der Herr, dein Gott, dir Ruhe vor allen deinen Feinden in dem Land gegeben hat, das er dir als Erbe gibt, dann sollst du die Amalekiter vollständig vernichten. Vergiss das nicht.